Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Wer die Pille nimmt, macht normalerweise alle 3 Wochen eine Pause und kriegt dann seine Tage. Warum eigentlich genau dieser Rhythmus? Diese Frage hat jetzt der größte Berufsverband für Sexualgesundheit in Großbritannien aufgeworfen. In einer Pressemitteilung heißt es, es gebe keine gesundheitlichen Vorteile. Stattdessen könnten Frauen problemlos die Pille mehrere Monate am Stück nehmen und potenziell sogar gar keine Pause einlegen. Das mache die Verhütung sicherer, sagt der Verband, weil die Pille dann seltener vergessen würde. Der Berufsverband der Frauenärzte in Deutschland sieht es ähnlich. Trotzdem sind in einer Pillenpackung immer 21 Tabletten und viele Ärzte empfehlen, nach jeder Packung 7 Tage Pause zu machen. Und das hat am Ende mit dem Papst und der katholischen Kirche zu tun, wie der britische Telegraph berichtet. Die Entwickler der Pille haben offenbar in den 50er Jahren versucht, ihre Anwendung dem echten Menstruationszyklus so ähnlich wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass Papst und Kirche sie dann akzeptieren, was übrigens nicht geklappt hat. Affenklonen. Das haben chinesische Forscher zum ersten Mal vor einem Jahr gemacht. Aber jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und haben erst Makaken per Gentechnik krank gemacht und sie dann mehrfach geklont. Darüber berichten sie in einem Fachmagazin in 2 Studien. Sie schreiben, dass sie zuerst bei den Affen ein Gen ausgeschaltet haben mit der CRISPR-Cas-Methode, und zwar das Gen, das die innere Uhr beeinflusst. Dadurch bekamen die Makaken Schlafstörungen und manche wurden auch psychisch auffällig. Im 2. Schritt haben die chinesischen Forscher dann von den genmanipulierten Makaken die ausgewählt, die die stärksten Störungen zeigten. Diese Affen haben sie dann geklont. Ergebnis sind 5 identische kleine Makaken mit starken Schlafstörungen, Angstzuständen und Verhalten, das an Depressionen und Schizophrenie erinnert. Mit den Tieren wollen die Forscher mehr über solche Störungen beim Menschen rausbekommen, weil die Zusammenhänge ganz ähnlich sein sollen. Außerdem wollen sie auch zu anderen Krankheiten solche Klone als Modellorganismen erzeugen. Verhalten wir uns in der Virtual Reality wirklich genauso wie im echten Leben? Dieser Frage ist ein Forscherteam aus Kanada auf den Grund gegangen. Es hat untersucht, ob Gähnen in der virtuellen Welt genauso ansteckend wirkt wie im echten Leben. Und festgestellt, nein, es gibt einen ziemlich gewaltigen Unterschied. Der Auslöser funktioniert ähnlich. Wenn wir in einem Video jemanden gähnen sehen, dann steckt uns das ungefähr genauso häufig an wie im echten Leben. Aber im echten Leben gähnen wir normalerweise weniger oder unterdrücken den Impuls, wenn wir uns beobachtet fühlen. Sind wir allerdings in der virtuellen Welt und haben einen anderen Avatar neben uns stehen, dann ist uns das ziemlich egal. Wir gähnen dann trotzdem. Die Forscher warnen deshalb davor, Virtual Reality als Recherchewerkzeug in der Forschung einzusetzen. Denn aus ihrer Sicht könnte das zu falschen Schlussfolgerungen führen. Zum Beispiel, wenn das Verhalten von Fußgängern im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos untersucht wird. Weil Virtual Reality offenbar eben doch nur sehr eingeschränkt das echte Leben simulieren kann. Was wir als Teenies in engen Freundschaften lernen, kann uns später helfen, als Erwachsene glücklichere Beziehungen zu führen. Zu diesem Ergebnis kommen Psychologen aus den USA. Sie berichten im Fachmagazin Child Development, dass sie in einer Langzeitstudie herausfinden wollten, welche Faktoren in der Jugend am ehesten vorhersagen können, wer Ende 20 zufrieden mit seinem Liebesleben ist. Deshalb haben die Forscher 165 Freiwillige befragt und beobachtet, und zwar ab dem Alter von 13 Jahren bis die Teilnehmer 30 Jahre alt waren. Ab über 20 Jahren haben die Forscher auch regelmäßig nachgefragt, wie zufrieden die Teilnehmer mit ihrem Liebesleben waren. Und dabei kam raus, dass ihre Entwicklung als Teenies auch spätere Beziehungskompetenzen widerspiegelte. Wenn sie nämlich in der Lage waren, enge und stabile Freundschaften mit Leuten desselben Geschlechts zu führen, waren sie später auch in Beziehungen glücklicher. Wie hygienisch ist der Bäcker oder das Restaurant meiner Wahl? Infos dazu kann man seit 10 Tagen über die Online-Plattform Topf Secret anfordern, die von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ins Leben gerufen wurde. Und dieser Service interessiert offenbar sehr viele Leute in ganz Deutschland, denn schon mehr als 10.000 haben inzwischen solche Berichte über Hygienekontrollen angefordert. Und zwar für Restaurants, Bäckereien, Kioske und andere Lebensmittelbetriebe. Laut Foodwatch sind das mehr Nachfragen als in den ganzen 10 Jahren, seit es das Verbraucherinformationsgesetz gibt. Bei der Topf-Secret-Anfrage kann man Namen und Adresse eines Lokals eingeben und dann den Kontrollbericht anfordern. Die Infos kann man dann mit anderen Nutzern teilen. Bisher machen Behörden solche Berichte nur in Ausnahmefällen öffentlich, sagt die Verbraucherschutzorganisation, obwohl seit Jahren bundesweit rund jeder vierte kontrollierte Betrieb beanstandet wird, vor allem wegen Hygienemängeln. Ein gutes Verhältnis zum Chef, das hat anscheinend nur etwa jeder Zweite. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes kam heraus, 44% der Mitarbeiter trauen sich nicht, Probleme ihrem Chef gegenüber offen anzusprechen. In kleineren Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten ist es ein bisschen besser als in mittleren und großen Unternehmen. Und ältere Mitarbeiter haben häufiger Angst davor, auf der Arbeit offen ihre Meinung zu sagen als jüngere. Mangelnde Wertschätzung ist dagegen kaum ein Problem. In der Umfrage gaben 2/3 der Befragten an, dass sie sich von ihrem Vorgesetzten in hohem oder sogar sehr hohem Maß wertgeschätzt fühlen. Und die meisten Beschäftigten, nämlich 85%, fühlen sich von ihren Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Deutschlandfunk Nova.